Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Tante Emma Laden. Auch Privatdetektive müssen sich ernähren. Da wir oft außer Haus sind und nichts Besseres zu tun haben, als irgendwelche Leute zu beobachten, sind Gourmet-Restaurants nicht der Platz, an dem wir oft anzutreffen sind. Und für den Einkauf genügt ein Supermarkt. Meine neue Klientin war Besitzerin eines kleinen Ladens, der alles führte, was man für den täglichen Gebrauch benötigte. Wie oft kaufen Sie in kleinen Detailhandelsgeschäften ein? Bei meinem Einkommen kann ich mir nicht mal einen Discounter leisten. Das ist Unsinn. Die Leute geben Geld für alles Mögliche aus, nur beim Essen sparen sie wie Idioten. Sie möchten, dass ich für Sie arbeite. Allerdings, ich glaube, ich werde bestohlen. Hier im Geschäft? Allerdings, eine Teilzeitangestellte. Ich habe sie seit längerem in Verdacht. Und weshalb suchen Sie nicht einfach eine andere Angestellte? Weil die junge Frau gut ist. Aber ich möchte wissen, ob sie auch loyal ist. Und das soll ich herausfinden. Allerdings, ich werde Sie als Teilzeitkraft einstellen. Sie werden mit der jungen Frau zusammenarbeiten und sie aushorchen. Und wenn sich der Verdacht als unbegründet herausstellt? Dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Und wie gedenken Sie mich glücklich zu machen? Ich bezahle Ihnen ein Honorar und Sie kaufen bei mir ein. Und wie viel Rabatt kriege ich? Darüber reden wir später. Ich könnte ein Brot gebrauchen. Wunderbar! Ich empfehle Ihnen dieses Schwarzbrot. Gut, ich nehme einen Laib. Das macht 7 Franken. 7 Franken für ein Brot? Ja, das kann nicht stimmen. Allerdings, ich habe mich vertippt. Das Brot kostet 8,50 Franken. Ist in dem Brot ein Goldzahn versteckt? Dieses Brot kostet 8,50. Das ist ein gutes Brot. Ein spezielles Brot. Ein Brot, wie Sie es in keiner Bäckerei kriegen. Bezahlen Sie das Brot oder ich ziehe meinen Auftrag zurück. Also gut. Hallo, Herr Leuthard. Tag, Emma. Ich nehme ein Schwarzbrot. Ich hätte da ein ganz spezielles im Angebot. Wer ist das? Eine Aushilfe. Ein Schwarzbrot für Herrn Leuthard. Das macht 3 Franken. Moment. Weshalb muss er nur 3 Franken für das Brot bezahlen? Er ist Rentner. Genau. Ich muss jeden Franken 2-mal umdrehen. Halt! Was ist los? Hat er geklaut? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie nicht so viel Schokolade kaufen sollen. Das ist ungesund. Kaufen Sie Gemüse oder Salat. aber Schokolade macht glücklich. Also gut, ich nehme auch noch Brokkoli. Der Mann kriegte alles zu einem Preis, der weit unter dem lag, den ich für das Schwarzbrot bezahlt hatte. Am Nachmittag war die Chefin abwesend und dafür Frau Andermatt im Laden. Sie sah nicht aus wie jemand, der heimlich Geld aus der Kasse stiehlt. Eigentlich bin ich Designerin. Ich entwerfe gerade meine eigene Kollektion, kann aber noch nicht davon leben. Das macht nichts. Schritt für Schritt zum Erfolg hält länger, als ganz plötzlich aufs Treppchen zu kommen. Sie sind aber auch nicht gerade weit gekommen. Ich bin Multimillionär. Ich langweile mich. Deshalb bin ich hier und verkaufe Gemüse. Sie sind reich? Ja. Das finde ich cool. Ich entwerfe auch Männerkleider. Ein Anzug für 3000 Franken. Soll ich gleich Maß nehmen? Danke, aber ich besitze bereits einen Anzug. Eine Kundin. Jetzt können Sie beweisen, dass Sie verkaufen können. Guten Tag. Ich hätte gerne Bio Zucchetti. Ist das ein italienischer Kleiderhändler? Zucchetti ist ein Gemüse. Ach. Unser Gemüse ist biologisch, deshalb ist es auch so teuer. Das ist gut. Ich esse nur noch biologisches Gemüse. Ich hätte auch noch ein biologisch abbaubares Schwarzbrot im Angebot. Für 10 Franken. Machen Sie sich über mich lustig. Er hilft im Laden aus. Wir haben auch Biosalat. Das ist sehr gut. Ja. 8 Franken. Gesundheit ist teuer. Allerdings, das Schwarzbrot würde jetzt nur noch 9 Franken kosten. Greifen Sie zu. Auf Wiedersehen. Gruß an Tante Emma. Richtig gerne aus. Ja, ich kann doch mein Brot nicht unter dem Einstandspreis verkaufen. Ich gehe jetzt schnell rüber zum Türken. Wir brauchen mehr Gemüse. Der Türke verkauft Biogemüse. Nein, aber wir. Sie kaufen beim Türken Billiggemüse und verkaufen es als Biogemüse. Wir waschen das Gemüse mit Quellwasser, bevor wir es weiterverkaufen. Aber das ist Betrug. Ich habe das so bei Tante Emma gelernt. Mir ist es egal, ich esse sowieso kein Gemüse. Da waren Maden, Raupen und Würmer dran. Das ist unappetitlich. Im Verlauf des Nachmittags kauften eine Menge Kunden Biogemüse, das weder Bio noch richtiges Gemüse war. Sie bezahlten Unsummen für etwas, was sie beim Türken nebenan fast umsonst bekommen hätten. Ich beobachtete Frau Andermatt, konnte aber keinerlei Ungereimtheiten feststellen. Ich liebe diesen Tante-Emma-Laden, auch wenn er teuer ist. Wer es billig will, kann in Deutschland einkaufen. Bei uns kauft man Qualität. Und der Laden hat die freundlichere Bedienung. Haben Sie ein Auge auf Tante Emma geworfen? Ich? Nein. Jetzt wird er aber verlegen. Wir könnten ja mal zusammen essen gehen. Ich kenne ein tolles vegetarisches Restaurant. Danke, aber ich esse keine Würmer. Nur Gemüse und Salat und gesunde Kohlehydrate. Maden und Würmer, Igitt. Zeigen Sie mir einen Blumenkohl, in dem sich keine Raupe versteckt, und ich lade Sie in ein Steakhouse ein. Für Sie würde ich sogar ein Tier töten. Das machen Sie jeden Tag, wenn Sie Gemüse essen. Haben Sie vielleicht ein Stück Fleisch, mit dem ich üben könnte? Ich hätte auch noch ein Schwarzbrot. Es wurde 2 Stunden neben einer Bratwurst gelagert und es kostet nur 9 Franken. Ich esse kein Brot, ich habe eine Weizenallergie. Hier, ein Kalbskotelett, 14 Franken. Das Ablaufdatum war gestern. Na und? Fleisch muss gut abgehangen sein. Gut, ich nehme es. Wie soll ich es zubereiten? Kocht man Koteletts oder macht man sie in der Bratpfanne? Man kann sie auch roh essen. Roh? Dann könnte ich es in meine Rohkostdiät integrieren. Davon würde ich Ihnen abraten. Tatsächlich? Sind Sie Ernährungsberater? Herr Maloney ist eine Aushilfe, er ist nicht vom Fach. Der bedauernswerte Mensch kaufte das Stück Fleisch und einen Korb voll Gemüse. Er bezahlte so viel dafür, dass sich die Kasse einen Moment weigerte, sich zu öffnen. Nach einem heftigen Schlag von Frau Andermatt war aber alles wieder im Lot. Kurz vor Feierabend war ich alleine im Laden. Na, Maloney? Haben Sie endlich einen richtigen Broterwerb gefunden? Allerdings. Ein exklusives Schwarzbrot mit integriertem Kreuzworträtsel. Für Sie für nur 18 Franken. Meine Frau backt das Brot selber. Das ist aber Pech. Wie wäre es mit einem biologisch geputzten Blumenkohl? Ich bin im Dienst, Maloney. Im Dienst hier in diesem netten Tante-Emma-Laden? Frau Emma Goth wurde vor 1 Stunde in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Emma Goth? Ist tot? Üble Sache, Maloney. Wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Haben Sie für Frau Goth gearbeitet? Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihm die Wahrheit zu sagen. Ich schloss den Laden und fuhr in mein Büro. Das Schwarzbrot schmeckte, als habe es jemand 3-mal aufgebacken. Tante Emma war zweifellos ein Verkaufsgenie. Doch davon konnte sie sich nichts mehr kaufen. Am nächsten Morgen wirkte der Tante-Emma-Laden trostlos, obwohl alle Angestellten erschienen waren. Vielleicht lag es daran, dass auch noch ein Polizist im Laden herumstand und die Preisetiketten argwöhnisch musterte. Das ist Wucher, Maloney. Ein kleines Glas Honig für 20 Franken. Vermutlich stammt es von biologisch einwandfreien Bienen vom Türken nebenan. Dieser Honig hat vor ein paar Jahren einen Preis erhalten. Und seither steht er hier im Gestell? Salzstangen, das Pack für 9 Franken. Gibt es tatsächlich Leute, die so etwas kaufen? Wir liefern es auch gerne ins Haus. Frau Goth machte das jahrelang jeweils nach Feierabend. Wenn ich mir den Laden anschaue, könnte auch ein Konsumentenschützer für den Mord verantwortlich sein. Frau Goth hatte ein ausgezeichnetes Verhältnis zu ihren Kunden. Gibt es ein Motiv für die Tat? Frau Goth hat den Täter in ihre Wohnung gelassen. Wir vermuten ein Beziehungsdelikt. Frau Goth hatte keine Beziehungen. Sie lebte alleine und zurückgezogen. Und sie verdächtigte eine Angestellte, sie zu beklauen. Eine Angestellte? Dieser Laden hat nur eine Angestellte und das bin ich. So ist es. Was fällt Ihnen ein? Wer sind Sie überhaupt? Dieser Herr nennt sich Privatdetektiv. Er heißt mit bürgerlichem Namen Maloney. Und er ist nachts an eine Whiskyflasche angeschlossen, damit er morgens die Polizei ärgern kann. Frau Goth hatte mich beauftragt, ein Auge auf Sie zu werfen. Frau Goth wollte mich mit Ihnen verkuppeln? Sie glaubte, dass Sie beklauen. Ich habe sie bewundert. Sie war eine tolle Geschäftsfrau. Ich habe viel von ihr gelernt. Vermutlich werden Sie künftig Ihre Kleider in Pakistan einkaufen und die als Eigenkreation verkaufen. Warum nicht? Die Menschen kaufen nicht den Wert einer Ware, sie kaufen die Idee, die dahinter steckt. Wo waren Sie zur Tatzeit? Und wenn ja, was haben Sie mit der Tatwaffe gemacht? Wie bitte? Das ist Polizistendeutsch. Es ist noch weniger verständlich als das, was die Jugend heute spricht. Ich habe Frau Goten nicht getötet. Das genügt uns nicht. Wenn wir Ihre DNA-Spuren in der Wohnung des Opfers finden, sind Sie verhaftet. Auf der Stelle. Sie wurde blass und schaute mich flehentlich an. Ich sagte ihr, dass sie weder einen Anwalt noch ein Alibi benötigte, solange ihr die Polizei nichts nachweisen konnte. Der Polizist ging und ich ging ebenfalls. Im Haus, in dem Frau Goth ermordet worden war, traf ich auf ein bekanntes Gesicht. Das ist unfassbar. Tante Emma ist tot? Wo soll ich in Zukunft einkaufen gehen? Sie werden erstaunt sein, was Ihre bescheidene Rente hergibt, wenn Sie woanders einkaufen. Aber Tante Emma hat sich um ihre Kunden gesorgt. Deshalb kauften wir bei ihr ein. Sie konnte zuhören und gab Ratschläge. Die nützten zwar meist nicht viel, aber immerhin hatte man etwas, worüber man nachdenken konnte. Wohnen Sie auch hier im Haus? Ja, schon seit vielen Jahren. Hatte Emma Goth Verwandte und Freunde? Sie lebte sehr zurückgezogen. Ihr Laden war ihr Ein und Alles. Ihre Kunden waren so etwas wie ihre Familie. War sie reich? Ja, sie hat dieses Haus vor einigen Jahren gekauft. Dann war sie vermögend. Ich weiß es nicht. Am Haus wurde nichts gemacht, seit sie es gekauft hat. Aber die Mieten, die hat sie immer wieder erhöht. Und trotzdem blieben sie ihr treu. Es ist doch der einzige Laden weit und breit, in dem man auch mal anschreiben lassen kann, wenn man Ende Monat kein Geld mehr hat. Ich schaute mich noch ein wenig im Haus um. Es war in einem erbärmlichen Zustand. Überall hingen Zettel, auf denen aufgelistet war, was die Mieter tun durften und was nicht. Frau Goth schien nicht gerade darum bemüht zu sein, sich Freunde zu machen. In ihrem Laden machte sich derweil eine junge Frau Gedanken. Wo soll ich in Zukunft biologisch einwandfreie Produkte einkaufen? Sie könnten es drüben beim Türken versuchen. Ich werde den Laden im Sinne von Frau Goth weiterführen. Das habe ich befürchtet. Frau Goths Schwester hat mir bereits ihre Unterstützung angeboten. Frau Goth hat eine Schwester. Eine richtige Zwillingsschwester. Jetzt verstehe ich. Was verstehen Sie? Ich habe mich manchmal darüber gewundert, dass Frau Goth plötzlich elegante Kleider trug. Das ist ihre Schwester. Und wo lebt diese Schwester? Doch nicht etwa in dem Lotterhaus, das Frau Goth gehörte? Frau Goth war Hausbesitzerin? Ihre Schwester hat für sie das Haus gekauft. Das jedenfalls hat sie mir gesagt. Emma Goth war sehr eigen, auch wenn es ums Geld ging. Sie hat alles zu Hause in ihrer Wohnung aufbewahrt, weil sie den Banken nicht traute. Und wie viel Geld war das? Keine Ahnung. Ich war nie bei ihr. Oje, ich muss nach Hause. Mein Mann ist krank. Kann ich ein Brot haben? Ich hätte noch ein Stück Schwarzbrot. Gut abgehangen für nur 5 Franken. Ich nehme lieber ein Dinkelbrot. Biologisch natürlich. Ab heute verkaufen wir nur noch biologische Produkte. Das ist fantastisch. Jemand sollte ein Warnschild an die Tür kleben. Jetzt, da Frau Goth tot ist, sind Sie auch nicht mehr hier angestellt. Ich habe das bereits mit der Schwester von Frau Goth besprochen. Wir werden in Zukunft nur noch Studenten anstellen, stundenweise. Hm. So, und jetzt muss ich noch Biomilch einkaufen. Kaufen Sie die Milch direkt beim Biobauern? Mhm. Ich verkniff mir die Bemerkung, dass der Biobauer vermutlich Supermarkt hieß und Frau Andermatt nur eines im Sinn hatte, biologisch abbaubares Bargeld einzunehmen. Immerhin gelang es mir, der jungen Frau die Adresse von Frau Goths Schwester zu entlocken. Doch als ich dort anrief, meldete sich niemand. Bei der Polizei ging man anderen Indizien nach. Üble Sache, Maloney. Wir fanden in der Wohnung der Toten Drohbriefe. Von Kunden, die bei ihr biologische Müllsäcke gekauft hatten. Einige ihrer Mieter waren mit der Geduld am Ende. Die Heizung funktionierte nicht, die Leitungen waren verstopft und überall bildete sich Schimmel. Wurde in der Wohnung Bargeld sichergestellt? Kein Rappen, Maloney. Und das ist seltsam. Die Schwester der Toten behauptet, dass in der Wohnung mindestens 100.000 Franken sein müssen. Kein schlechtes Motiv für einen Überfall. Es muss zu einem Kampf gekommen sein. Frau Goth ist mit dem Kopf an ein Möbelstück geprallt. Es gibt aber auch Spuren von direkter Schlageinwirkung, eventuell Steinschlag. Sind die Drohbriefe anonym verfasst worden? Die meisten. Wir fanden aber auch Briefe von einem Herrn Leuthard. Er hat ihr gedroht, Lebensmittel in ihrem Laden zu vergiften. Leuthard war Stammkunde in ihrem Laden und Mieter in ihrem Haus. Wir haben den Mann verhaftet. Auf der Stelle. Er behauptet, dass er die Briefe im Sumpf geschrieben hat. Wir werden den Tathergang mit einer neuen Internetdienstleistung nachstellen. Das ist praktisch, Maloney. Man gibt die Koordinaten ein und schon spielen zwei Schauspieler vor einer Webkamera den Fall nach. Er gab im Computer eine Adresse ein und tatsächlich sah man zwei Schauspieler, die eine Szene spielten. Allerdings waren die beiden nackt. Und mit Mord und Totschlag hatte das ganz und gar nichts zu tun. Die Schwester von Frau Goth lebte in einem kleinen, gediegenen Haus auf dem Lande. Sie glich der Toten tatsächlich verblüffend, war aber im Gegensatz zu Emma Goth sehr auf ihr Äußeres bedacht. Ich habe meine Schwester nie richtig verstanden. Sie war mir bis zuletzt ein Rätsel. Sie haben das Haus, in dem sie lebte, für ihre Schwester gekauft. Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ich wäre auch bereit gewesen, in das Haus zu investieren. Doch meine Schwester war dagegen. Sie hatte ein sehr seltsames Verhältnis zu Geld. In ihren Laden investierte sie, in das Haus nicht. Und sie misstraute den Banken? Sie misstraute allen, auch mir. Gleichzeitig hat sie allen erzählt, dass sie all ihr Geld zu Hause aufbewahrt. Da musste doch früher oder später jemand auf die Idee kommen, bei ihr einzubrechen. Sie hat den Täter in ihre Wohnung gelassen. War es ein Mann? Die überwiegende Zahl der Straftaten wird von Männern begangen. Meine Schwester hatte kaum Kontakt außerhalb ihres Ladens. Die Mieter in ihrem Haus waren sauer auf sie. Ich weiß. Immer wieder habe ich auf sie eingeredet. Man kann die Leute doch nicht frieren lassen in ihren Wohnungen. Sie aber sagte, wenn ich nicht friere, frieren die anderen auch nicht. Was geschieht jetzt mit dem Laden? Ich werde ihn schließen. Die junge Angestellte möchte ihn weiterführen. Sie hat bereits wieder ihre Meinung geändert. Und ich bin eine schlechte Krämerseele. Nein, der Laden wird geschlossen. Je schneller, je besser. Und das Haus wird verkauft. Ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Auch bei der Polizei hätte man am liebsten nichts mehr mit dem Mordfall zu tun gehabt. Da aber das Internet-Schauspielerpaar noch immer anderweitig beschäftigt war, konnte der Tathergang noch nicht nachgestellt werden. Dafür hatte man eine neue Mordtheorie entwickelt. Wir haben Herrn Leuthard freigelassen. Nach dem heutigen Stand der Ermittlungen kommt er als Täter nicht mehr in Frage. Hat er für die Tatzeit ein Alibi? Nein. Aber wir haben anhand des Spurenbildes festgestellt, dass der Täter Linkshänder ist. Leuthard ist Rechtshänder. Und er bestreitet die Tat. So einfach ist das. Es gibt Menschen, die Rechtshänder sind, aber dennoch gewisse Dinge aus Gewohnheit mit der linken Hand machen. Wir haben Leuthard mit einer Videokamera beobachtet. Er ist durch und durch Rechtshänder. Zudem haben wir neue Hinweise. Frau Goth hat auf Fußballresultate gewettet. Sie glauben, dass Frau Goth in den Wettskandal verstrickt ist und Schiedsrichter bestochen hat? Lotto, Toto, Wetten, das ist typisch Maloney. Die Frau war geizig und gleichzeitig spielsüchtig. Vielleicht hat sie in ihrer Wohnung Glücksspiele veranstaltet und wollte den Gewinn nicht auszahlen. Wie ich gehört habe, hatte Frau Goth kaum Besuch. Egal, Maloney, wir ermitteln in alle Richtungen. Wir haben auch Interpol eingeschaltet. Suchen nach einem Linkshänder, der mit Geld um sich wirft. Damit fallen Sie schon einmal als Täter außer Betracht. Oder sind Sie vielleicht ein heimlicher Linkshänder, Maloney, der heimlich mit nicht vorhandenem Geld um sich wirft? Er zeigte mir auf einem Blatt Papier das Täterprofil. Es zeigte einen unbekannten Linkshänder, der aussah, als wäre er von einem Kindergärtner gezeichnet worden. Die Angaben zum Strichmännchen waren noch ein wenig dürftiger als das Bild. Es war an der Zeit, dass ich mir ein besseres Bild des Falles machte. Sie kommen genau richtig. Ab sofort gibt es alles zum halben Preis. Frau Goth würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie das hören würde. Frau Goth wurde noch gar nicht beerdigt. Umso schlimmer. Plötzlich steht sie vor Ihnen und maßregelt Sie. Ach, was. Der Laden hat sowieso nur mäßig rentiert. Die Schweizer schauen nur noch auf das Preisetikett und nicht mehr auf die Qualität.